Ebenso entdeckte man dort verkohlte, proteinreiche Nüsse der Pandanuspalme, die offensichtlich von Menschen über dem Feuer zubereitet wurden, und die charakteristischen Steinäxte, die man in diesem Teil des Hochlandes von Neuguinea fand, wurden sogar mit gezielten Eingriffen des Menschen in die Wälder in Verbindung gebracht. In offenerem Gelände stellten die Bewohner wahrscheinlich Beuteltieren nach, aber sie entwickelten offenbar auch Strategien, um selbst in höheren Lagen zu überleben. Sowohl die häufigeren Funde von Holzkohle, die vermutlich mit der Einwanderung der Menschen und absichtlich gelegten Waldbränden in Zusammenhang stehen, als auch archäologische Indizien für die Besiedelung von Höhlen legen die Vermutung nahe, dass Menschen vor rund 45.000 bis 35.000 Jahren die trockenen und feuchten subtropischen und tropischen Hartlaubwälder, die wegen ihrer harten, dicht stehenden Blätter so heißen und zu denen auch die berühmten Eukalyptusarten gehören, im nordöstlichen Australien erreicht hatten. Die feuchten tropischen Regenwälder der Region wurden allerdings erst vor 8000 Jahren in größerem Umfang besiedelt. Nach den Antipoden waren die mittel- und südamerikanischen Tropen die letzte Region, die im Pleistozän von Menschen in Besitz genommen wurden. Nachdem die ersten Menschengruppen vor 30.000 bis 20.000 Jahren in Amerika angekommen waren, verbreiteten sie sich vor 18.000 bis 14.000 Jahren schnell in diesen Regionen und trafen dabei auf ein breites Spektrum verschiedener Umweltbedingungen. In Mittelamerika konzentrierten sich die Lebensgemeinschaften in der Endphase des Pleistozäns anscheinend auf die Niederungen mit ihren jahreszeitlichen tropischen Wäldern und auf die trockenen, kühlen Wälder im Hochland. An der berühmten Fundstätte Monte Verde in Chile nutzten Menschen die vielgestaltigen, dichten, gemäßigten Regenwälder und die offenen Trockenwälder Patagoniens. Offensichtlich war der Homo sapiens vor rund 13.000 Jahren auch bis in die regnerischen, feuchten, immergrünen Wälder des Amazonasbeckens vorgedrungen. Und vor 11.500 Jahren schließlich hatten Menschen auch die angeblich unwirtlichen Bergwälder im Hochgebirge der Anden erreicht. Dort, im heutigen Peru, mussten sie sich auf die raue Umgebung und den niedrigen Luftsauerstoffgehalt in 4.500 Metern Höhe einstellen. Eine Anpassung, die ihre Spuren bis heute in der genetischen Ausstattung der dortigen Bevölkerung hinterlassen hat. Die tropischen Wälder auf dem amerikanischen Kontinent und der übrigen pleistozänen Welt ermöglichen uns also einen klaren Blick auf die Neigung der Frühmenschen, die Vielfalt, eintönigen, einfachen Wegen der Anpassung an die Umwelt vorzuziehen. Natürlich waren tropische Wälder nicht die einzigen Schauplätze der frühen Menschheitsgeschichte. Archäologen, die rund um die Welt in einigen besonders extremen Regionen, so in Wüsten, im Hochgebirge und jenseits des nördlichen Polarkreises arbeiten, haben unser Wissen über die ungeheure Flexibilität der Menschen während des späten Pleistozäns erweitert. In der Sahara, auf der arabischen Halbinsel und in Nordindien war die Besiedelung der heutigen Wüsten durch Menschen vor 100.000 bis 70.000 Jahren offensichtlich an ein feuchteres Klima gekoppelt. In der Kalahari und der Namib im südlichen Afrika dagegen, aber auch in den Wüsten Zentralaustraliens, kamen die Menschen im Pleistozän anscheinend auch mit trockenen Verhältnissen und begrenzter Wasserversorgung gut zurecht. Vor 80.000 Jahren hatten Menschen sich auf die kalten, inselartig verteilten Lebensräume des afrikanischen Gebirgskönigreiches Lesotho ebenso eingestellt wie auf das Hochland Äthiopiens. Und vor 40.000 bis 30.000 Jahren hatten sie sogar das eisige tibetische Hochplateau erreicht.